Jedes Jahr steht mir der blanke Schrecken im Gesicht. Krieg ich den aktuellen Verfassungsschutzbericht? Denn was kann man dort nicht alles von abgrundtief bösen Staatsfeinden wie zum Beispiel Skinheads lesen, die immer wieder brandgefährliche Konzerte planen und frech aufmarschieren mit brutalen Deutschlandfahnen, die den Rechtsstaat und die Demokratie zerstören, weil sie hin und wieder heimlich Rechtsrock hören. Ihr seid Bürohengste, es ist Hilfurter Witzfiguren, nur Bleistift labernde Geheimdienstkarikaturen, Kaffeekampftrinker und Aktenkofferträger vom Steuergeld bezahlte Moorhuhnjäger. Ihr seid Bürohengste, es ist Hilfurter Witzfiguren, nur Bleistift labernde Geheimdienstkarikaturen, Kaffeekampftrinker und Aktenkofferträger vom Steuergeld bezahlte Moorhuhnjäger. Wir feigen miesen Kleinen, schreibt euch Täter, wofür bezahlt denn eure Spitzel? Und Verräter, die so fleißig unsere Konzerte infiltrieren, und ihr könnt nicht einmal richtig die Texte zitieren. Euer Chef wollt so gern die NPD verbieten, selbst das war noch zu schwer für euch, Polenieten. Während ihr in euren Amtsstuben die Zeit totschlagt, habt ihr, wenn's wirklich mal drauf ankam, jedes Mal versagt. Ihr seid Bürohengste, Sesselfurzer Witzfiguren, nur fleischknabbernde Geheimdienstkarikaturen, Kaffeekampftrinker und Aktenkofferträger vom Steuergeld bezahlte Moorhuhnjäger. Ihr seid Bürohengste, Sesselfurzer Witzfiguren, nur fleischknabbernde Geheimdienstkarikaturen, Kaffeekampftrinker und Aktenkofferträger vom Steuergeld bezahlte Moorhuhnjäger. Sagt mir doch mal, wo eure V-Leute waren beim großen Kurdenaufstand vor ein paar Jahren, und beantwortet mir einfach mal die Frage, wer waren die Drahtzieher der Chaostage? Und was für bezahlte Killer welcher dunklen Macht haben Rohwedder und Barschel umgebracht? Und wie viele deutsche Telefone werden ungestört von CIA und Mossad täglich abgehört? Ihr seid Bürohengste, Sesselfurzer Witzfiguren, nur bleistiftknabbernde Geheimdienstkarikaturen, Kaffeekampftrinker und Aktenkofferträger vom Steuergeld bezahlte Moorhuhnjäger. Ihr seid Bürohengste, Sesselfurzer Witzfiguren, nur bleistiftknabbernde Geheimdienstkarikaturen, Kaffeekampftrinker und Aktenkofferträger vom Steuergeld bezahlte Moorhuhnjäger. Ihr seid Bürohengste, Sesselfurzer Witzfiguren.